kann schneller, aber schneit. Und der Kirsch beim Blätter treibt. Wann die Bienen umersucht und die Schwalben wieder kommt. Wann das Taubweg schwammig geht und der Tauben Herbst wegspielt. Gelt das ist die schönste Zeit, die ja uns vergaß. Der Stieg ist durch, sind mit mir in einer Hut. Selbst das Oma schläft ein Bad, weiß mir schon in mein Liebe nach. Leih nur du bleibst ganz kalt, wie der Kieselstein im Wald. Die andere sei nicht da. Herr Herr